Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Core Delay. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Cordy Lane. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Cordelay. Nothing greater, my darling, than personal liberation.

Hardcore Delay. We've lost the day.